Die Heimatbesucherkurve der koreanischen Oberschule in Japan unter Leitung des Schuldirektors der koreanischen Mittel- und Oberschule Tokio, Shin Gil-ung, legte am 1. Juli einen Bronzestatuen von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae, Blumenstrauße nieder und verbeugte sich davor.